Transparenz für die Ohren. So, einen wunderschönen guten Abend. Es ist 20 Uhr und 2 Minuten. Ich begrüße euch alle recht herzlich zum heutigen Team Polgef. Es ist der 16.05.2017 und wir starten schon mal richtig rein. Das erste ist immer organisatorisches. Habt ihr organisatorische Dinge? Ja, vielleicht eine kleine Sache. Wir hatten ja schon vor Jahren mal überlegt, die Polgef-Runde ein bisschen umzugestalten. Was ist eigentlich daraus geworden? Denn um ganz ehrlich zu sein, mir jede Woche praktisch die Tätigkeitsberichte anzuhören, das kann ich mir auch schenken, das kann ich im Protokoll nachlesen und nachfragen, was Sache ist. Lass uns doch lieber mal über Themen diskutieren, die anstehen. Wie gehen wir jetzt mit dem Verlust der Landtagsfraktion um? Wie motivieren wir Mitglieder? Was ist mit dem BO-SMV, was wir eigentlich schon seit Jahren auf der Schiene haben, etc. etc.? Es gibt genug Fragen, die Michael, wir da beantworten. Michael, es tut mir jetzt, ja, du hast ja sicherlich recht. Wir haben mehrere Versuche gestartet, das umzugestalten. Es hat sich grundsätzlich herausgestellt, dass die Berichte relativ wichtig sind. Wenn die nämlich nicht kommen, und dann hat wieder kein Mensch Ahnung, was in den anderen LVs los ist und was die Leute so machen. Wir hatten eigentlich auch gesagt, wir straffen die Berichte und geben eben kurze Berichte ab, erzählen nur die drei wichtigsten Punkte, damit wir nach hinten raus eben Zeit für solche Diskussionen haben. Das hat sich jetzt auch wieder ein bisschen eingeschliffen und dass es insgesamt etwas länger geworden ist, bei allen, das können wir ja eventuell auch machen, wenn ihr gerne möchtet, falle ich da auch gern anderen Menschen ins Wort. Das heißt eigentlich ungern, aber wenn es sein muss, mache ich das. Und ansonsten, wie gesagt, wir haben es ja diverse Male versucht. Es hat so eigentlich nie hingehauen. Wenn jetzt die Runde sagt, wir möchten das gerne machen, und nochmal einen neuen Versuch starten, bin ich da sehr offen, aber dann hätte ich ganz gerne ein bisschen Vorlauf für die entsprechende Diskussion. Wie hätten wir es gerne? Dann möchte ich ganz gerne geordnet ein paar Vorschläge haben, über die wir uns unterhalten und wo wir uns dann eben auf einen einigen. Und da reicht wahrscheinlich eine Stunde auch nicht aus. Da müssen wir vielleicht extra Treffen machen. Ja, mit ziemlicher Sicherheit. Was natürlich auch noch eine Möglichkeit ist, ist, dass man im Anschluss an die Team-Polgef-Runde sagt, okay, ab 21 Uhr machen wir dann einfach mit einem zweiten Pad eine Themendiskussion. Das können wir gerne tun. Da brauchen wir dann nur jemand anders, der es aufnimmt und moderiert, weil ich muss tatsächlich um 21 Uhr weg. Und ansonsten müssten wir halt gucken, wie wir es genau geregelt kriegen, ne? Ja, ist gut. Ich mache mir da mal Gedanken nochmal zu. Jo, schreibst du das dann als Protokoll jetzt mal mit deiner Anfrage zum Organisatorischen? Ich versuche es mal zu schreiben, ja. Danke. Damit wären wir bei den laufenden Projekten, die bundesweiten Themenwochen. Ja, ich glaube, dass wir bei den einzelnen Punkten auch schon Dinge andiskutieren können. Und grundsätzlich möchte ich schon wissen, was in den anderen Landesverbänden gerade jetzt im Wahlkampf läuft, um da auch rückfragen zu können. Also bei den Themenwochen sind wir ja mit Videoüberwachung sehr weit. Jetzt haben wir die Landtagswahlen hinter uns und wir müssten einmal überlegen, inwieweit, wann wir Themenwochen in den Bundestagswahlkampf mit einbauen. Das soll ja alles etwas koordiniert passieren. Eventuell wartet man noch den Relaunch der Website, sprich den Slogan ab, unter dem es stattfinden soll. So, meine Frage ist auch, geht auch an die anderen, wollen wir weitere Themenwochen im Rahmen des Bundestagswahlkampfes durchführen? Wenn ja, dann müssten aber AGs oder fachlich versierte Piraten das inhaltlich selbstständig vorbereiten. Weil wir können nicht inhaltliche Arbeit leisten. Wir organisieren das. Also wir bin weitgehend ich im Moment mit der Christine zusammen, die Layout macht. Aber inhaltlich arbeiten, das geht nicht. Die Abstimmung muss woanders stattfinden. Ich denke, es bieten sich durchaus Themen an. Ist nur die Frage, inwieweit wir das wirklich in den Wahlkampf dann strukturiert, koordiniert einbinden wollen. Das ist vielleicht auch eine Frage für die heute anschließende Kandidatenrunde. Okay, vielen Dank. Gibt es dazu Fragen? Das hört sich nicht so an. Damit wären wir beim Bundestagswahlkampf. Jürgen. Ja, schönen guten Abend. Gut, wir warten immer noch auf die Termine, auf den wirklichen endgültigen Termin zur Veröffentlichung, also Relaunch-Webseite. Soll relativ kurzfristig geschehen, weil daran schließen sich einfach ganz viele Dinge an, die vorher nicht gemacht werden können. Das ist der Kandidatenflyer, das sind kurze Videos, die man einfach mal macht zur Unterstützung der Unterschriften, wo man in Social Media mal darauf hinweist. Ich meine, damit kann man nicht sammeln, aber vielleicht kann man ein bisschen Öffentlichkeit dadurch erzeugen. Dann sollte es auch eine gemeinsame Webseite für die Unterstützerunterschriften geben, wo ein bisschen beschrieben ist, was Leute machen müssen, wo man vielleicht dann auch noch einen Kalender einbinden kann, wo dann Infostände stattfinden oder solche Dinge, wenn das dann nicht zu groß wird. Ja, dann gibt es für die Kampagne immer noch die Finanzierungszusagen. Zusagen der Länder sind in der Schwebe. Einige Länder haben sich noch gar nicht dazu geäußert. Andere warten wohl darauf, dass sie einen Antrag bekommen. Da sind wir gerade dran am Arbeiten. Aber wie gesagt, die Priorität hat zurzeit der Relaunch der Webseite, weil da alles andere hinterstockt. Und das nächste ist einfach das Sammeln der Unterstützerunterschriften, was wir gerne ein bisschen mehr unterstützen würden, was aber so zurzeit nicht geht. Gut, das sind erstmal so die Grundlagen. Wenn ihr Fragen habt, gerne. Ja, gibt's Fragen? Ja, oder auch eine Anmerkung. Beim letzten Kandidatentreffen hat Christos ja gesagt, es gibt eine Gruppe, die beim Sammeln der Unterstützerunterschriften helfen wollen. Sie müssen nur wissen, wann und wo, sprich in welchem Landesverband. Das sollte ungefähr bis Mitte Mai dann geäußert werden, damit es auch von der Gruppe ein bisschen geplant werden kann. Wir haben jetzt Mitte Mai. Das heißt, wir brauchten jetzt von jedem Landesverband eigentlich die Aussage, schafft er das Sammeln der Unterstützerunterschriften alleine oder benötigt er diese Hilfe dieser Gruppe um Parsival? Insofern denke ich, ist jetzt auch jeder Landesverband angesprochen, wenn er sich jetzt hier im Rahmen dieser Sitzung äußert. Okay, an wen schreibt man da? Das läuft über Christos dann. Alles klar, danke. Weitere Fragen, Anmerkungen? Ich habe dazu eine Frage. Sind die Leute, wo in dem Team sind von Christos, schaffen die dann ihren Landesverband selber? Weil ich glaube, wenn jemand seinen Landesverband nicht schafft, dann bringt es auch nichts, woanders zu helfen. Also das ist ein explizites Angebot von einigen Leuten, den Landesverbänden zu helfen, die es nicht alleine schaffen. So. Und ich gehe davon aus, dass das intern dann abgesprochen ist. Die kommen auch, glaube ich, nicht aus einem Landesverband. Also ich würde bei dem Team auch mithelfen, wenn wir in Baden-Württemberg fertig sind. Aber Christoph hat mich noch nicht angesprochen direkt, aber er kennt mich ja auch. Er weiß, dass ich sammeln kann. Naja, andersrum. Du müsstest Christoph sagen, dass du auch zu diesem Team dazu stoßen möchtest, weil er hat die Kontaktdaten. Ich weiß nur, dass Parsival dabei ist, der ja sehr erfolgreich Unterschriften sammelt und noch ein paar Leute mehr, die kenne ich aber nicht. Das heißt, die Info müsste eigentlich über Christos an Parsival gehen. Ich melde mich bei Christos. Okay. Gut, dann gehe ich mal weiter Richtung Piratenradio. Gibt es dazu noch was? Hat sich da in letzter Zeit mehr getan? Ja, kann ich gleich eintragen. Wir bereiten eine erste Themen-Talkrunde vor. Thema ist das BGE. Es wird wahrscheinlich zwei Talkrunden dazu geben. Die erste am 31. Mai. Ich bin jetzt mit der Uhrzeit nicht ganz sicher, ob 20 Uhr oder 21 Uhr. Da geht es so um die Historie, die Grundlagen des BGE. Und in der zweiten Runde wollen wir dann schon die Problematik Digitalisierung, Industrie 4.0, BGE, Arbeitswelt ansprechen. Okay, vielen Dank. Ja, dann sind wir bei den jungen Piraten. Ist jemand da? Das hört sich nicht so an, dann tun die Dinge. Und dann kommen wir zum Bund. Alex. Ja, ich kann kurz berichten, jetzt muss ich kurz sortieren. War es vorletzte Woche muss es gewesen sein. War ich leider nicht bei der Buchvorsitzung dabei, weil wir Stadtbordversammlung hatten. Ich habe an diversen Mammelsitzungen teilgenommen. Dann gab es halt eben Rückfragen auch vom Orga-Team zur Bundestagswahl wegen der Geschichte mit dem Antrag, der gestellt wurde vom Bundesvorstand. Da sind wir noch in der internen Klärung. Der neue Antrag ist auch schon da. Wird gerade bei uns diskutiert. Ich denke, der wird auch Donnerstag Thema werden. Ansonsten war ich, abgesehen von den kommunalpolitischen Sachen, noch auf der Podiumsdiskussion zum BGE, bei den BGE-Wochen in Bremen. Ich fand, das war eine gute Veranstaltung. Ich bin ja auch jemand, der dem BGE in bestimmten Dingen halt skeptisch gegenüberstand, wobei ich glaube, es ist die richtige Richtung. Das Gute war, die Referenten, die dort waren und referiert haben, die haben nochmal ganz deutlich gemacht, worum es beim BGE eigentlich geht. Und wer sich damit wirklich mal auseinandergesetzt hat, der weiß auch, dass es eben nicht einfach nur darum geht, alle sollen Geld kriegen und alle sind glücklich, sondern es steht was ganz anderes dahinter. Und diese Intention, die dahinter steht, die kann ich auch nur so unterstützen. Also es war eine gute Veranstaltung, fand ich. Es waren gute Referenten da. Ich habe auch keinen Hehl daraus gemacht, welche Referenten ich persönlich am besten fand. Und ich denke, wir sind auf einem guten Weg. Ich glaube, das BGE ist der richtige Schritt über die Vermarktung. Also wie es an die Leute gebracht wird, da kann man noch mal drüber sprechen. Aber ansonsten ist es grundsätzlich der richtige Weg. Okay, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Ja, damit wären wir dann in Baden-Württemberg, Michi. Ja, ich habe jetzt mehr als 3 Punkte, aber ich versuche schnell zu machen. Also wir Unterschriften sammeln läuft, das sind jetzt bei 1200. Da vielleicht noch der Aufruf an die anderen Länder, bitte tragt euch auch ein, dass man auch weiß, wie man steht oder dass man auch mitbekommt, wenn ein Land gar nicht sammelt, dass man dann ein bisschen Druck machen kann. Ich war gerade eben 10 Minuten, eine halbe Stunde sammeln auf dem Platz, wo die Sonne geschienen hat. Ich habe 10 Landeslisten und 7 Direktkandidatenstimmen bekommen. Es ist einfach. Die Leute sitzen auf der Straße, auf dem Platz und da muss man nur sammeln. So, dann haben wir noch eine Mail geschrieben an alle Mitglieder nach der Nordrhein-Westfalen-Wahl. Jetzt ist es ja eindeutig, dass wir sammeln müssen. Und auch noch die Bitte, dass die Mitglieder möglichst in den nächsten 2 Wochen auch unterschreiben, damit wir die Liste möglichst schnell fertig bekommen, damit wir durch sind und dann notfalls auch woanders helfen können. Dann hatten wir gestern Vorstandswahlen im KV Stuttgart. Ich bin jetzt nicht mehr Vorsitzender, sondern nur noch stellvertretender Vorsitzender. Ist mir aber auch ganz lieb, weil wir haben jetzt einen 5er Vorstand, einen 3er Vorstand, weil ich ja auch Landesvorstand mache, ist es eine Doppelbelastung und so habe ich dann eher jetzt eine Entlastung auch für den Wahlkampf. Dann ist dieses Wochenende die North By Konferenz in Stuttgart. Da sind auch ein Mitglied aus unserem Vorstand, ist da auch Mitorganisator. Ist auch eine interessante Konferenz. Wenn es interessiert, kann auch noch nach Stuttgart kommen. Dann gibt es am 3. Juni gibt's gleichzeitig eine große Nazi-Demo in Karlsruhe und auch eine Gegendemo und gleichzeitig auch noch den CSD Karlsruhe. Und die Karlsruher Piraten bitten da um Unterstützung, falls irgendjemand aus der Nähe kommt, vielleicht Rheinland-Pfalz oder so. Die wird sich auch freuen, wenn noch ein paar Piraten kommen, weil die wollen Infostand machen beim CSD und wollen aber auch bei der Anti-Nazi-Demo eventuell noch ein paar Unterschriften sammeln oder auch beim CSD. So, das war's. Gibt's Fragen? Ja, das hört sich jetzt auch nicht so an. Dann mache ich jetzt mal weiter mit Bayern Marina. Hatten wir vergangenes Wochenende. War eine sehr schöne Veranstaltung. Wir haben viele Fotos und Interviews von unseren Kandidaten. Außerdem haben wir Schulungen gemacht zum Thema freie Rede und öffentliches Auftreten, Verhalten auf Podiumsdiskussionen, mal so ein bisschen vorbeugen ist besser als reinfallen. Und dann ist jetzt am kommenden Wochenende in München Corso Leopold. Da werden dann fleißig Unterschriften gesammelt. Gibt es dazu Fragen? Okay, dann wären wir bei Berlin. Der Franz Josef ist heute nicht da. Und hier steht auch nur, bitte die BGE 17 Tournee in Berlin bewerben. Infos unter Themenbeauftragter Sozialpolitik. Ach nein, das hat Gernot mit oben drüber geschrieben. Ansonsten haben Sie im En passant den Berliner Pub Talk zu Mobilität in der Stadt neu denken. Welche Rolle spielt in Zukunft das Auto? Am Freitag, dem 19.05. ganztägig Fest der Nachbarn. Am 20.05. 13 bis 19 Uhr Fest der Demokratie und Toleranz. Samstag, 20.05. BGE-Tour in Berlin. und 21.05. Coal and Boat, Bootsdemo, Kohleausstieg, Rummelsberger Bucht mit Beteiligung der Piraten in der Peace. Weitere Informationen und einen Link dazu, findet ihr im Protokoll. So, dann wären wir bei Brandenburg. Da ist jetzt ein NN, Nomen Nominandum, No Name. Wer wäre das denn? Okay, das ist noch nicht raus. Hier ist erstmal ein neuer Vorstand gewählt worden auf 2 Jahre. Als erster Vorsitzender Thomas Benür, als zweiter Vorsitzender Guido Körber. Schatzmeister ist Frank Beer. Die neuen Beisitzer sind Stefan Schulz-Günther und Janette Pech. Geschäftsverteilung steht noch aus, deswegen dauert es auch noch ein bisschen, bis wir den Polgef bei uns begrüßen dürfen. Damit wären wir bei Bremen. Alex. Juhu, lösche ich gleich, da bin ich wieder. Podiumstour mit dem BGE-Tour mit dem Podium habe ich ja schon erwähnt. Ansonsten können wir auch ab jetzt Unterstützungsunterschriften sammeln in Bremen, da wir AV hatten, da auch alles eingereicht ist soweit. Wenn ich richtig im Bilde bin, brauchen wir 200 pro Bezirk. Also ich weiß, die Bremer müssen wir 200 sammeln. Wir haben als Zielmarke 250 gesetzt. Müsste eigentlich machbar sein. Wenn wir noch Unterstützung brauchen, würden wir uns melden. Okay. Darf ich auch unterbrechen? Ihr braucht für Direktkandidaten braucht ihr irgendwas mit 200. Aber ihr braucht eine Landesliste und die muss voll sein. Das sind zwei verschiedene Sachen, wo ihr sammeln müsst. Ihr Direktkandidaten ist Luxus. Ihr müsst die Landesliste voll machen. Ich glaube, das ist euch nicht bewusst, so wie ihr es gerade gesagt habt. Okay, ich danke dir. Spreche ich nochmal an. Okay, damit wären wir dann bei Hamburg. Ist jemand da? Hamburg wird wohl wie üblich am dienstäglichen Stammtisch sitzen und tut Dinge. Hessen, Michael. Ja, es gibt also nicht viel zu berichten. Die sind im Wahlkampf und sammeln Unterstützungsunterschriften, teilweise dann auch auf der Documenta, so wie das aussieht, die dann bald anfängt. Und weiterhin läuft die Vorbereitung für die Landtagswahl 18. Das beginnt so langsam ins Rollen zu kommen, hoffe ich doch. Ansonsten gibt es nichts Neues. Dankeschön. Habt ihr Fragen? Okay. Gut, damit wären wir bei Mecklenburg-Vorpommern. Da ist was eingetragen. Ist auch jemand da? Dann erzähle ich schnell. Spitzenkandidat zur Bundestagswahl ist bei Tag der Pflege aufgetreten. Dann wollen die Mecklenburg-Vorpommerner eine Kampagne im Stil von Photoshop Philipp machen, um unsere Zielgruppe zu adressieren. Landesliste wird weiter unter Verschluss gehalten. Presseevent zur Vorstellung der Kandidaten in Vorbereitung. Sammlung der Unterstützerunterschriften läuft gut an. Dazu gibt's keine Fragen, weil niemand da ist, der sie beantworten könnte. Damit wären wir bei Niedersachsen. Ist jemand aus Niedersachsen anwesend? Ich hätte trotzdem eine Anmerkung, wenn ich das kurz anmerken darf. Also es geht nicht, dass man eine Landesliste unter Verschluss hält und gleichzeitig sammelt, weil das eigentlich die Leute müssen ja wissen, für wen sie unterschreiben. Also meiner Meinung nach. Vermutlich war es missverständlich formuliert. Ich gehe mal schon davon aus, dass die Liste eingereicht ist, etc. Ja, ist ja zwingend erforderlich. Eben. Ja. Okay, damit wären wir bei Niedersachsen. Ist hier jemand da? Es steht auch nichts drin, dann tut Niedersachsen Dinge. Dann wären wir bei Nordrhein-Westfalen. Masch. Ja, moin moin. Aus Nordrhein-Westfalen gibt's dann nicht ganz so viel zu... da war was. Ja, wir haben letzte Woche Wahlkampf wirklich an allen Fronten bis zur letzten Minute gemacht. Das Team Social Media hat nochmal eine Schippe oben drauf gelegt und noch mehr Gas gegeben. Und ja, dann kam der Wahltag. Medial wurden wir vorher und am Wahltag so gut wie überhaupt nicht erwähnt. Ich habe mit Paki im ARD-Wahlstudio gestanden. Paki hat stundenlang gewartet, weil er eigentlich im dritten Schub mit gemeinsam mit der Kandidatin der Repräsentantin der Linken da reingeschoben werden sollte. Und irgendwie nach mehr als 2 Stunden haben sie ihm dann gesagt, nee, du kommst doch nicht dran, du kannst dann mal wieder gehen. Michelle ist es ähnlich ergangen. Einmal war ich dabei, einmal ist er später gerufen worden, ist auch schon reingeschoben worden, stand am Tisch, den man immer so schön in den Sendungen sieht, wo die Kandidaten nebeneinander stehen, so Elefantenrunde, und ist dann wieder rauskomplimentiert worden, so nach dem Motto, wir brauchen sie nicht. Das war sicherlich über den allgemeinen bis dahin wahrgenommenen Frust für speziell Michelle und Paki nochmal frustrierend. Wir hatten natürlich eine Wahlkampfabschlussparty in der LGS, die auch gut besucht war. Der Michael war auch da, dankenswerterweise. Nochmal danke, Michael. Und viele haben auch den Wahlkampfabend im Landtag mitgemacht, vollbracht und so weiter. Ja, viel muss ich nicht sagen. Unser Ergebnis ist allen hoffentlich oder denke ich mal bekannt. Das ist frustrierend, das ist enttäuschend. Man könnte fast sagen verheerend. Ich habe gestern Gespräche sowohl mit Landeswahlleitung als auch Landtagsverwaltung geführt, weil ein paar Unklarheiten aufgetreten sind hinsichtlich der Wertung unseres Wahlergebnisses, welches ganz knapp unter 1% liegt, aber vom Landeswahlleiter mit 1% genannt wurde. Und da die 1% ja eine wesentliche Schwelle sind für, ihr wisst das alle, ne? Und die Diskussionen schon wieder anfingen auf verschiedenen Medien, habe ich versucht, das zu klären. Die Klärung ist gelungen, die ist leider nicht schön. Die Parteienfinanzierung ist gestorben. Unterstützerunterschriften, Rundschreiben sind in Mache und werden heute Morgen rausgehen. Im Wiki ist die NRW-Unterstützerunterschriften-Geschichte schon verankert. Das hat dankenswerterweise jemand gemacht. Ich habe das heute überprüft. Nein, gestern überprüft. Danke dafür. Viele, viele Leute machen jetzt ein paar Tage wohlverdiente Pause. Ich kann das verstehen. Das Kernwahlkampfteam, aber auch alle anderen, die fleißig waren, haben das verdient. Die sich das zeitlich erlauben können, machen das. Die sich das finanziell erlauben können, machen vielleicht sogar ein paar Tage Urlaub fern der Heimat, um einfach mal zu sich zu kommen. Das ist allen gegönnt. Ja, und wir werden dann demnächst vor dem LPT, mit dem LPT in die Nachbereitung des Wahlkampfes beziehungsweise in die Besprechung des Ist-Zustandes einsteigen. Das soweit von NRW. Am liebsten hätte ich gar nichts erzählt. Ja, das glaube ich dir. Erstmal vielen Dank, dass du doch was erzählt hast. Dann lass dich trösten. Ihr habt gekämpft wie die Löwen. Es hat einfach nicht sollen sein. Sag mal ganz, ganz liebe Grüße nach Nordrhein-Westfalen in die Teams. Es hat mir unendlich leid getan, dass sich die viele Mühe nicht ausgezahlt hat. Habt ihr Fragen? Ja. Ingolf. Also nur mal kurz zum Verständnis. Also die Pathfind ist weg, obwohl der Landeswahlleiter 1% festgestellt hat. Der Landeswahlleiter hat natürlich eine Stimmenanzahl festgestellt, die nahe an 1% liegt, aber eben doch um 3.500 irgendwas Stimmen weniger als 1% ist. Und er hat in einer allgemeinen Verlautbarung die Werte der, ich sag mal, größeren, in Anführungszeichen, oder Parteien mit größerem Zuspruch aufgeführt, dann die Linke aufgeführt, explizit mit 4.9% und damit an der 5%-Hürde gescheitert und die Piraten aufgeführt mit 1%, um dann in einem zusätzlichen Absatz alle weiteren von den insgesamt ja 31 antretenden Listen, also Parteien, mit dem jeweiligen Prozentwert zu benennen. Die waren natürlich alle weit fern von 1% und diese explizite Nennung von 1%, die aber nur, ich sag mal, ein dargestellter Wert für diese Publikation gewesen ist, hat viele daran denken lassen, dass wir eventuell tatsächlich 1% erlangt haben oder gegebenenfalls ein gerundeter Wert auch ausreichend wäre, um Parteienfinanzierung aufrechtzuerhalten. Und weil diese Unsicherheit durch NRW geisterte, durch die Piratenlandschaft NRW, habe ich versucht, das am Montag gleich zu klären. Und am Montag gab es die entsprechenden Sitzungen von der Landtagsverwaltung und, die dann auch zu Schriftstücken an die Parteien führte. Und ich habe halt gebeten, dass sie uns vorab per Fax informieren, damit wir den Postweg nicht abwarten müssen und nicht erst Mittwoch Bescheid wissen. Gut, beziehungsweise schlecht, aber ja, nicht zu ändern. Ja, ich rechne nicht damit, dass diese 3.500 fehlenden Stimmen durch irgendwelche in Teilen noch ausgezählten oder nachgezählten Wahlkreise sich ergeben werden. Das wäre natürlich traumhaft. Wir werden Wahlkreis für Wahlkreis nochmal die Ergebnisse in Augenschein nehmen, um Auffälligkeiten vielleicht rauszufinden. Wir sind auch schon 2, 3 genannt worden, aber da ist, na, ich will das gar nicht bewerten, wo es wohl chaotische Verhältnisse gegeben haben soll. Wir müssen mal schauen. Ja, ich sag auch danke und dann gehen wir jetzt weiter zu Rheinland-Pfalz. Jürgen. Ja, bei uns gab es neue Vorstandswahlen. Wir haben eine neue erste Vorsitzende, das ist die Marie, die Schengel-Pirat. Da der Klaus aus beruflichen Gründen nicht mehr konnte, bleibt aber weiterhin den Piraten ganz eng verbunden und kämpft auch mit uns weiter. Damit haben wir den dienstältesten 1V der Piratenpartei mal verloren. Der war also längster 1V. Dann haben wir einen neuen zweiten Vorsitzenden, was vorher die Marie war, das ist Bodo Nöske, der ist ganz neu in den Vorstand gekommen. Der ist aus Mainz. Die anderen drei Sachen, Ingo, Jan und ich, wir sind geblieben, also wiedergewählt worden. Wir haben noch direkt diese Woche, also übermorgen, eine konstituierende Sitzung in Mainz, wo wir auch natürlich nochmal mit den Unterschriften reden werden, über die Unterschriften reden werden, wo wir auch nochmal über Mitglieder anschreiben reden werden und was wir bei der Bundestag machen. Da geht es dann auch nochmal um die Finanzierung. Wir werden das also auch dann überweisen, aber noch Zusätze ein bisschen da reinschreiben. Dann möchte ich gerne nochmal auf eine, ja, auf einen interessanten Termin hinweisen. Das ist der IT-Gipfel in Ludwigshafen am Dreiländereck Hessen, RLP und Bavü. Dort geht vom 12. bis 13., ist aber leider ein Montag, Dienstag. Deshalb haben wir mal den 11. und 12. ins Auge gefasst, um dort mit Aktionen zu unserer Partei und zu unserem Kernthemen uns was einfallen zu lassen. Also Ideen sind schon genug da. Das Problem ist einfach, wenn genug Piraten vor Ort sind. Der Sonntag ist halt noch nicht so interessant, aber auch da haben wir schon ein Haus gemietet, wo wir was machen können, wo wir eine Abendveranstaltung machen können, wo wir uns auf den Montag einstimmen können. Und es wäre wirklich gut, wenn sich viele Leute mal bei mir melden würden und sagen, hey, ich bin auch den Montag da, ich nehme mir frei oder irgendwas. Weil wenn wir da nur mit 4 Mannequins stehen, ja, bringt das nichts. Also das muss schon etwas größer gemacht sein. Und wenn wir sagen, wir kriegen 20 Leute zusammen oder 15, 20 Leute, dann ist auch unser Elias, der ja auch die Wahlkampagne macht, bereit, da mal mit ein paar guten Ideen, ein paar guten Sprüchen, vielleicht mit schnell gemachten Plakaten, Bannern oder auch mal Ideen. Da gibt es schon so ein paar, die ich jetzt hier nicht so ganz öffentlich machen will. Ja, einfach mal wieder aufmerksam machen auf die Piraten. Und es ist einfach das Who is Who der IT aus Deutschland vor Ort. Okay, wenn man Merkel als Who is Who der IT ansieht, dann ja, habe ich recht. Und aber es ist ja auch, ich war bei SAP, die SAP-Leute sind alle da und solche Leute. Vielleicht könnten wir da ja auch ein bisschen mal den Wahlkampf, so eine Art Wahlkampf-Opening im IT-Bereich machen. So, ich habe da ein bisschen viel jetzt gesagt, aber ich finde das einen wichtigen Termin. Also wenn Leute Interesse haben, gerne bei mir melden. Ja, vielen Dank. Habt ihr Fragen? Das hört sich nicht so an. Dann kämen wir zu Sachsen. Ist da jemand anwesend? Dann tut Sachsen Dinge. Damit wären wir bei Sachsen-Anhalt. Ingolf? Ja, es steht ja wenig da. Es gibt auch wenig zu berichten. Wir hatten nur eine Wahl in einem unserer beiden verbliebenen Untergliederungen. In einer unserer beiden verbliebenen Untergliederungen, also in KV Börde, die ist erfolgreich abgelaufen, soweit ich das weiß. Dann hat unser Ernst, also unser Schatzmeister, der ja im Bildungsbereich sehr gut aufgestellt ist, die Idee gehabt, diese Volksinitiative, die bei uns läuft, den Mangel beenden, unseren Kindern Zukunft geben, mit zu unterstützen. Da geht es darum, dass wir 30.000 Unterschriften sammeln, die dahin münden könnten, wenn die Initiative dann durchkommt, dass 1.000 neue Lehrer und 400 neue Erzieher eingestellt werden. Also der Lehrermangel in Sachsen-Anhalt ist extrem, was man so hört. Ja, es fallen also hier doch auch flächendeckend Unterrichtsstunden aus. Also eine Schule haben sie schon fast stillgelegt in Männergerode vor Wochen. Gut, das unterstützen wir mit, natürlich mit dem Hintergedanken, dass da noch ein paar Zettel daneben liegen. Ja, viel weiter gekommen sind wir nicht. Ich muss jetzt auch, glaube ich, mal mich selber da an den Haaren ziehen, um von den anderen ein paar Informationen zu kriegen. Also ich kann mir jetzt auch nicht vorstellen, dass niemand nichts sammelt. Aber ich würde jetzt insgesamt einschätzen, wir stehen irgendwo zwischen 100 und 150 von 2000. Ach so, und die Frage von Bernd dann zu beantworten, ob wir Unterstützung brauchen, ich vermute mal, ich befürchte ja. Okay, ja, rechtzeitig Bescheid sagen, auf jeden Fall. Ne? Und nicht aufgeben, sondern schon weiter sammeln und dann hoffen, dass ihr dann auch Unterstützung bekommt. Ja, also nochmal, wenn sich das abzeichnet, dass ihr die Unterstützung braucht, macht Christos eine Mail, Ingolf. Seine E-Mail-Adresse hast du ja. Dann arrangiert er das. Gut. Okay, weitere Fragen? Dann gehen wir mal weiter in Richtung Schleswig-Holstein und Thüringen. Ist da jemand da? Dann tun die auch Dinge und dann wären wir bei den Themenbeauftragten Gernot. Ja, schönen guten Abend erstmal zusammen. Wir hatten am letzten Sonntag eine Mammelsitzung der Sozialpiraten und unser Thema, Hauptthema war piratige Sozialpolitik in den Bundestagswahlkampf einbringen. Was mich zunächst erstmal erfreut hat, es waren einige Leute da, die Interesse hatten an Sozialpolitik. Problem gab es allerdings, wir wollten ja das Wahlprogramm oder den Wahlprogrammantrag 06 so ein bisschen zurecht trimmen, dass wir den auf einem Flyer packen können, also mit den wichtigsten Informationen. Dann gab es halt das Problem, dass viele Leute, die da mitmachen wollten, erstmal davon gar nicht viel wussten und dann haben wir uns erstmal gesagt, also da brauchen wir doch ein bisschen Vorbereitungszeit und wir werden uns dann am 4.6. noch einmal treffen um 20 Uhr, um dann konkret die einzelnen Themen, die wir dann in den Flyer einpacken wollen, zusammenstellen. Und ja, wie gesagt, das war erstmal so ein Vorgespräch gewesen. Aber ich fand es ganz gut, dass es Leute gab, die da mitmachen wollen. Und das ist ja schon mal ein positives Zeichen. Ja, dann gab es ja diese BGE 17-Veranstaltung in Bremen. Da hat ja schon der Alexander einiges drüber berichtet. Ich fand es schade, dass nur 30 Besucher anwesend waren. Also wir hatten schon mit mehr gerechnet. Es gab auch ein bisschen Probleme in der Organisation vor Ort. Da hat es nicht so richtig reibungslos geklappt. Aber was doch gut gewesen ist, so im Hintergrund, ich konnte sehr gute Gespräche führen, nicht nur mit Alexander, sondern auch mit Reinhard Schmitz von den Bremer Piraten, allerdings aber auch von den anderen Mitstreiter, die diese BGE 17 Tournee in Bremen mitgestaltet und mitorganisiert haben. Und alle fanden es mal gut, dass wir uns erstmal persönlich kennengelernt haben. Und ich glaube, das ist auch ein ganz, ganz wichtiger Impuls in dieser BGE 17-Tournee, dass man die BGE-Aktivisten, die wirklich was organisieren können, dass man die kennenlernt und dass man sich weiter vernetzt. Ja, was erfreulich war, es gab dann eine richtige Schlagzeile im Weserkurier. Und zwar auf der Titelseite, da wurde nämlich unser Referent Michael Beermann interviewt zum Grundeinkommen. Und im Nebensatz wurde natürlich auch über die BGE 17-Tournee berichtet. Also das ist eigentlich, was ich mir wünsche bei dieser ganzen Sache, dass wir wirklich in den Medien aufmerksam werden, also veröffentlicht werden oder berichtet werden. Das läuft noch nicht so ganz gut, so wie ich mir das vorgestellt habe, aber wie gesagt, hier hat's mal funktioniert und wir sind schon dabei, im Orga-Team zu überlegen, wie wir das noch so hinkriegen. Ja, dann habe ich ja schon mehrmals jetzt hier im Pad hingewiesen auf die BGE 17-Tournee am Samstag in Berlin. Da gibt es ein kleines Problem. Wir haben ja bei den anderen Tourneen haben wir ja im Vorfeld Plakate und Handzettel ausgedruckt und die auch entsprechend verteilen können. Leider haben wir, und das muss ich ehrlich sagen, auch ich von den Piraten in Berlin überhaupt keine Unterstützung bekommen. Ich hatte angefragt, ob ihr Interesse habt, die Plakate aufzuhängen und zu verteilen. Da gab es überhaupt keine Resonanz. Dann haben wir gesagt, na okay, dann stellen wir die Plakate und die Handzettel zum Downloaden bereit. Und dann können das die Leute dann vor Ort selber ausdrucken und aufhängen. Wie gesagt, das fand ich ein bisschen merkwürdig. Ich habe gedacht, dass es in Berlin doch ein bisschen mehr Aktivitäten gäbe in dieser Richtung. Auf der anderen Seite was momentan vernünftig läuft, ist, dass über Social Medien jetzt bekannt gegeben wird über diese BGE-Tournee und wir hoffen, dass es über diese Schiene auch gelingt, uns genügend Leute, dass genügend Leute angesprochen werden. Wer also Interesse hat, dorthin zu kommen, ist gerne eingeladen, Eintritt ist frei. Es gibt auch ein Mittagessen und da wäre es ganz gut, wenn man sich anmeldet, damit nicht zu viel gekocht wird, sondern dass man das ein bisschen abchecken kann. Das war's von meiner Seite. Wenn Fragen sind, stehe ich gerne zur Verfügung. Danke. Ja, ich danke dir, Gernot, für deinen sehr ausführlichen Bericht. Hat jemand Fragen? Vielleicht eine Anmerkung. Ja? Da wir beim Thema öffentliche Wahrnehmung und Präsenz sind, etc., pp., dass der Weserkurier berichtet hat, wundert mich nicht unbedingt, denn man muss dazu wissen, dass im Weserkurier viele sehr grünenaffine Leute arbeiten. Und Mitorganisator dieser ganzen Geschichte waren ja auch unter anderem auch die Grünen. Und ich glaube, deswegen wurde auch darüber berichtet. Das kann ich aus dem Grunde sagen, weil auch mal über mich ein Artikel im Weserkurier war und die haben eigentlich nur erst deswegen berichtet, weil ich mit den Grünen in Bremerhaven zusammenarbeite und einer der grünaffinen Leute beim Weserkurier arbeitet. Das sollte man dazu wissen, was PR und Öffentlichkeitsarbeit betrifft. Ja gut, lieber Alexander, das ist ja vollkommen richtig, aber warum sollen wir das nicht ausnutzen? Das Nein, ist doch genau darum geht's. Genau darum geht's einfach nur, dass den Leuten, um das hier nochmal deutlich und bewusst zu machen, dass gute Arbeit allein nicht reicht. Man braucht entsprechend die Leute, das war auch keine Kritik an der Veranstaltung irgendwas. Ich bin ja froh, dass darüber berichtet wurde. Aber wenn wir öffentlich wahrgenommen werden sollen, wir müssen wirklich alle Möglichkeiten nutzen. Wir haben zum Beispiel in Bremerhaven, werden wir den nächsten Beschluss fassen, dass wir auch bei Facebook werben werden. Wir werden Geld investieren, um bei Facebook bestimmte Artikel von uns zu bewerben. Im Hinblick schon auf die Kommunalwahl 2019. Okay, vielen Dank. Gibt es noch weitere Fragen an Gernot? Ja? Wie viele Termine sind das noch, Gernot? Och, wir sind noch gut ausgebucht. Ich kann das noch mal kurz sagen. Also der nächste Termin nach Berlin ist Hannover, dann kommt Halle, dann Hamburg-Altona, Aachen, Gütersloh, Würzburg, Göppingen, Ludwigshafen, Lörrach, Koblenz, Kiel. Dann würde ich dich bitten, dass wir uns vielleicht noch mal ein halbes Stündchen zusammensetzen, um zu überlegen, wie wir das auf der Bundeswebseite noch mal bewerben. Gerne. Super. Hast du meine Telefonnummer? Nein, habe ich nicht, aber wir können ja auch über Twitter direkt, ne? Oder schick mir das einfach mal. Ich bin ja auf Twitter. Ja, mir Jungs. Mal auf Twitter. Ja, genau, tauscht euch bitte dort aus. Mache. Ich würde gern weitermachen dann. Wir wären dann bei der Energiepolitik. Michael, bitte. Ja, wir haben heute eine Pressemitteilung rausgebracht. Es geht um die Stromautobahn von Nord nach Süd, unter anderem auch um die Südlink-Trasse. Das ist insofern gerade ein aktuelles Thema hier in Niedersachsen, weil gestern Nacht 1000 Bauern protestiert haben. Die Trasse soll jetzt weitgehend erdverkabelt sein und das ist natürlich eine Inanspruchnahme von Fläche, was den Bauern nicht gefällt. Die sind also nicht grundsätzlich gegen die Trasse, aber dagegen, dass sie in der Erde verbuddelt wird, während die anderen dagegen sind, dass Masten aufgestellt werden. So, ich denke, das Thema wird uns bis in den Bundestagswahlkampf auch begleiten, bis zur Bundestagswahl, weil eine der bekannteren Protagonisten in dieser ganzen Diskussion, die Professor Claudia Kempfert gerade ein Buch rausgegeben hat, mit dem Tenor, dass sie auch mal dachte, dass diese ganzen Stromtrassen erforderlich seien. Sie sieht das jetzt aber anders zum Hintergrund. Sie arbeitet beim DIW, Deutsches Institut für Wirtschaft, Forschung, glaube ich, in Berlin. Und das ist eine von drei Gruppen, Piraten sind die vierte, die mit Daten von der Bundesnetzagentur arbeitet und ein eigenes Modell erstellt hat. Also das hat schon ein bisschen Hintergrund. So, wir haben das dann genutzt, eben zu dieser Pressemitteilung und im Rahmen dieser Pressemitteilung auch nochmal wesentliche Punkte aus unserem Wahlprogramm herausgearbeitet. Dann war ich unterwegs, habe Rohmaterial für unser Themenvideo gemacht, Filmmaterial. Ich möchte das kurz benutzen, um auch nochmal Werbung zu machen für diese Themenvideos. Die Idee ist, dass wir Themen aus unserem Wahlprogramm in einem Kurzvideo ohne Worte, aber mit Musik unterlegt da kümmert sich Bruno drum, darstellen. Das hat eine gewisse Grundchoreografie und macht doch vielleicht Werbung bei kreativen Leuten in euren Landesverbänden. Also Energiepolitik hat so ein Thema, Landwirtschaft, Annette ist da auch dran. Aber wir haben ja ganz viele andere Themen, die wir, wie gesagt, mit Bildern darstellen wollen. Also so die Grundidee. In der Regel so, dass wir darstellen, was uns nicht gefällt. Meistens ist es die Wirklichkeit und wo wir eigentlich hinwollen in Zukunft. Da ist dann nochmal ein spezielles Problem aufgetaucht, die Panoramafreiheit. Es ist ja so, wenn man von der öffentlichen Straße aus filmt und weder Gesichter noch spezielle Dinge groß darstellt, dann kann man einfach filmen. Hier war allerdings das Problem, dass RWE in Garzweiler einen Aussichtspunkt hat. Da muss man aber über das Werksgelände hin. Und jetzt ist einfach die rechtliche Frage, ob so ein öffentlicher Aussichtspunkt dann auch ein Ort ist, wo die Panoramafreiheit gilt. Das muss ich mal mit den Juristen klären. Ist jetzt ein Detailproblem, aber die rechte Frage ist natürlich grundsätzlich immer zu beachten, wenn wir Videoaufnahmen machen. Ja, vielen Dank, Michael. Hat jemand Fragen an Michael? Gut, Annette ist heute nicht da, weil beruflich kartierenderweise unterwegs. Und dann wären wir jetzt beim Datenschutz. Patrick ist heute nicht selber anwesend, aber ein liebenswerter Mensch hat einen Link auf den Heise-Artikel mit ins Pad gepostet, wo berichtet wird, dass der BGH bestätigt, dass dynamische IP-Adressen personenbezogene Daten sind. Das ist eine Sache, da hat Patrick ja schon länger dran rumgefochten und da freuen wir uns, glaube ich, alle drüber, dass das geklappt hat. Ja, das hat ja nicht 100% geklappt. Also die Personenbezogenheit ist festgestellt worden, die Güterabwägung muss noch stattfinden. Ja, das sicherlich, aber Patrick war an sich soweit zufrieden mit dem, was dabei rumgekommen ist. Las ich zumindest in der Zeitung. Wir werden sehen, wenn es nicht so ist, kommt garantiert ein Blogpost. Okay, damit wären wir bei Digitalisierung und Netzpolitik. Jemand da? Finanzen, Sevolino. Er schreibt nichts Besonderes, ein wenig Finanzhaushaltsanalyse, Vorbereitung zum Fondsmumble mit der AG Geldpolitik. Gut, dann sind wir bei Wirtschaft und Außen- und Sicherheitspolitik. Jemand anwesend? Bildung, Forschung, Wissenschaft. Michael hat reingeschrieben, dass es seit letzter Woche nichts Neues gibt. Dann brauchen wir da jetzt auch nicht großartig dran gehen, oder? Nö. Gut, Quiraten steht jetzt auch nichts drin. Ich sehe den Michael nicht, auch von den restlichen Quiraten keiner. Und damit wären wir bei der Drogen- und Suchtpolitik. Ist der bestenfalls da? Gut, er schreibt, oder jemand anders, das weiß ich nicht genau, arbeiten gerade an der Mary Jane, am Wochenende in Dortmund auf dem Global Marihuana March gewesen, davor samstags in Düsseldorf auf dem GMM, will heißen, bestenfalls rotiert momentan ein wenig. So, dann sind wir jetzt beim Top 4 Sonstiges. Da ist zunächst mal eine leicht provokante Frage von Gernot mit drin. Ich erinnere daran, dass wir jetzt dann noch insgesamt 11 Minuten haben bis 21 Uhr. Also hier fragt Gernot, wozu braucht es noch die Piratenpartei? Diese Frage sollten wir uns nach den Landtagswahlergebnissen ernsthaft stellen. Stichwort innere Sicherheit wird durch die FDP eingenommen. Und dann ist da noch eine Ergänzung, ich vermute mal, die ist von Michael oder Jürgen. Könnte man nicht mal die BGE-Partei wieder ansprechen? Mit 0,1% bekommen sie das BGE doch nicht in die Köpfe der Verantwortlichen oder der Bevölkerung. Diese Stimmen haben zum Beispiel in Nordrhein-Westfalen gefehlt, um die Parteienfinanzierung sicher zu haben. Sind ja immer noch viele Piraten in dieser Partei. Ganz ehrlich, wir können gerne kurz drüber sprechen, aber ich fürchte fast, dass das noch ein bisschen zu frisch ist und ich würde eigentlich allen Beteiligten noch eine Woche Verdauungszeit lassen, weil das war wirklich ein arger, böser Tiefschlag. Also wenn ihr jetzt unbedingt möchtet, können wir machen, aber ich fände es von mir her nicht gut. Ich möchte. Ich möchte auch. Ich so, klicke schon die ganze Zeit. Das war von mir auch, das letzte war von mir nur ein Hinweis, ich will das eben klarstellen. Das liegt einfach daran, dass bei uns jetzt vor 4 Wochen Leute am Stammtisch waren, die da in Rheinland-Pfalz sich auch die BGE-Partei gegründet hat, die auch bei der BGE-Partei sind und trotzdem piratenaffin waren. Und die habe ich heute Morgen mal ganz frech angeschrieben und habe gesagt, hört mal zu, habt ihr euch das Ergebnis mal in NRW angeguckt? Was wäre denn gewesen, wenn ihr mit den Piraten zusammen gewesen wärt? Dann hätten wir jetzt mehr Geld in NRW und könnten bestimmt auch das BGE weiter nach vorne bringen. Deswegen habe ich das gesagt. Also wer Leute kennt, soll einfach die Leute mal ansprechen. Die sind auch ins Grübeln gekommen und haben gesagt, ja, wir hätten mit was mehr gerechnet und vielleicht kann man sie doch wieder dazu kriegen, dass wir wieder gemeinsam machen. Ich würde mich gerne vordrängeln, weil eventuell jetzt gar keine große Diskussion zu dem Punkt von Gernot kommt. Also zum einen über die Kandidatenliste hat Anja uns ja alle angeschrieben. Gernot, müsstest du eigentlich auch bekommen haben. Und genau zu diesem Thema hat sie uns angeschrieben, weil sie bei Peiran Vortrag hält. Und ich habe da auch kurze Gedanken zu geschrieben, müssten eigentlich alle gelesen haben. Und das ist ein Punkt jetzt, den wir in der anschließenden Kandidaten-Mammel-Runde auch besprechen wollen. Okay, ich hatte auch WM angemeldet, dann mache ich das auch kurz. Ich finde die Fragestellung fast unglaublich. Wozu braucht es noch die Piratenpartei, ist die falsche Frage. Wenn da stehen würde, was kann die Piratenpartei bewirken, wäre ich einverstanden. So finde ich die Frage absolut nicht nachzuvollziehen. Und Jürgen, genau die Überlegung hatte ich auch, weil das Zahlenspiel halt zu offensichtlich ist. Ja, wir sollten die immer ansprechen. Das war's schon. Okay, ich habe mir auch noch eine Wortmeldung eingetragen. Also das, was Jürgen geschrieben hat, lieber Jürgen, da kann ich natürlich auch das Gleiche sagen, was die Linken jetzt sagen würden. Ne? Hätten die BGE-Befürworter, die in der Partei sind, in der BGE-Partei, die Linke gewählt in NRW, dann wäre jetzt die Linke in der zumindest mit der 5%-Hürde in den Bundestag, in den Landtag von NRW gekommen. Also das ist natürlich eine schwierige Sache, weil ich kenne mittlerweile diese Leute, die in der BGE-Partei sind und sie sind erstmal von ihrer Sache sehr überzeugt und ich habe da sehr, sehr viel Hiebe einstecken müssen, auch in der Diskussion, ich muss das immer begründen, dass wir diese BGE-Partei nicht ins Orga-Team mit aufgenommen haben. Das hat also schon wirklich Nerven gekostet. Und dann nochmal zu meiner Frage. Nee, ich denke, die Frage ist schon berechtigt. Wozu braucht es noch die Piratenpartei? Ich habe da einen Satz gehört, zum Beispiel von dem Herrn Laschek, der ja jetzt wahrscheinlich mit der FDP eine Regierung bilden wird in Nordrhein-Westfalen. Und er sagte, die Verhandlungen werden sehr schwierig sein, weil nämlich die FDP ganz andere Vorstellungen hat, was innere Sicherheit anbetrifft, was also Videoüberwachung und dergleichen. Hat die FDP eine ganz andere Vorstellung als das, was die CDU umsetzen möchte. Und da ist mir so ein bisschen eingefallen, dass ja nun die FDP durchaus das, was wir an Datenschutz und Vermeidung von Überwachungen und so dergleichen, dass sie doch ziemlich stark piratige Ziele mitverfolgen. Gut, die Frage finde ich schon berechtigt und es sollte eigentlich jetzt nur eine Anregung sein und der Michael Kittlers hat es ja auch am Anfang gesagt, wir sollten uns schon mal Gedanken machen, wie wir in Zukunft wieder in der öffentlichen Wahrnehmung präsent werden können und wir wollen das auch heute jetzt nicht zu Ende diskutieren, es war nur von mir eine Anregung, dass wir uns mal wirklich Gedanken darüber machen müssen. Danke. Ja. Das mit der inneren Sicherheit ist sicherlich der Tatsache geschuldet, dass der Burkhard Hirsch am Wahlabend da war und den Christian nochmal zur Seite genommen hat. Ich glaube da noch nicht dran. Ja, ich habe momentan ein bisschen ein Problem, die Kontenance zu halten. Die Landtagswahl war vorgestern. Das war eine ganz, ganz, ganz krachende Niederlage für den Landesverband Nordrhein-Westfalen. Da haben sich unheimlich viele Leute wahnsinnig den Arsch aufgerissen, um da irgendwie was zu reißen. Und sie hatten nicht viel Hilfe von außen. Und haben wirklich unter schlimmen Bedingungen vieles gestemmt. Das Ergebnis hat der LV Nordrhein-Westfalen meiner Ansicht nach so nicht verdient. 2 Tage nach so etwas, diese Frage in der Formulierung zu stellen, finde ich einfach jenseits jeglicher Diskussion. Wenn wir uns damit auseinandersetzen, dann sollten wir das bitte in einem getrennten Mumble machen und das dann wirklich auch über einen längeren Zeitraum geht, das nicht nur eine Stunde ist mit zig Berichten, und uns des Themas wirklich ernsthaft annehmen und vor allen Dingen bitteschön keine Fragen in diese Richtung zu stellen, sondern wirklich mal darüber nachzudenken, woran fehlt's und warum werden wir nicht mehr wahrgenommen. Das ist aber etwas, was ich jetzt hier nicht mehr zulassen möchte. Ich möchte auch keine Wortmeldungen mehr zulassen dazu, weil ich ganz ehrlich nicht geneigt bin, hier noch eine Diskussion loszutreten, die anderen Leuten ernsthaft nochmal einen in den Nacken gibt. Das muss nicht sein. Insofern werde ich jetzt ganz einfach dieses Mumble für heute beenden. Ich bedanke mich für euer aller Anwesenheit, bei den Zuhörern ebenso wie bei den Teilnehmern. Wünsche euch noch einen schönen Dienstagabend, freue mich darauf, euch nächsten Dienstag wieder zu hören. Und eventuell kann ja jemand mal so ein bisschen mit Abstand, damit die Leute sich auch wirklich erholen können, einen Termin finden, an dem wir uns dann mit den diversen Wahlschlappen auseinandersetzen und mal so ein bisschen Analyse betreiben. Ja, damit schönen Abend noch und tschüss. Astrid. Intro und Outro Musik von Matthias Westner. East meets West unter Creative Commons.